6. Sätze aufbauen. Sprechen Sie laut nach. A. Langsamer. Bitte langsamer. Sprechen Sie bitte langsamer. B. Eine Pause machen? Können wir eine Pause machen? Können wir bitte eine Pause machen? C. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Tut mir leid, ich habe keine Ahnung. D. Auf Deutsch bitte. Wie heißt das auf Deutsch bitte? Entschuldigung, wie heißt das auf Deutsch bitte? E. Wiederholen. Bitte wiederholen. Können Sie das bitte wiederholen? F. Der Artikel von Bleistift? Wie heißt der Artikel von Bleistift? Entschuldigung, wie heißt der Artikel von Bleistift?